Lieblingsmörder? Vielleicht. Was erlebst du? Ich weiß nicht. Es scheint mir, dass niemand mir helfen kann. Nein. Warum sagst du der Hilfe? Meinst du der Selbstmord? Oder die Aufmerksamkeit auf die mögliche Selbstmörder ziehen? Dreck. Vielleicht stimmt das. Aber was kann man machen? Nichts. Einfach leben. Naja. Aber wenn es keinen Ausgang gibt? Es gibt einen Ausgang. Nur in deinem Kopf gibt es keinen Ausgang. Sau ist hier.